but one that lost. Ich führte ein unergiebiges Telefongespräch mit Valeries Vater und sah mich gründlich in der Schule um. Von der angeblich besten Freundin erfuhr ich, dass nur einer was wissen könnte. Valeries Lieblingslehrer, der eine Wucht sei und affengeil und so. Außerdem konnte ich ein Foto von Valerie entlocken. Der Lehrer hieß Geoffrey Reardon und war nicht zu erreichen. Ich würde mich ein anderes Mal darum kümmern müssen, denn auf dem Heimweg entdeckte ich direkt gegenüber vom New England Medical Center Moonies tätowierte Janine. Sie war in Begleitung eines Mannes, dessen Gesicht ich nicht erkennen konnte, der sie aber fest an sich drückte. Beide stiegen in eine graue Chevy-Limousine, die sofort mit quietschenden Reifen losfuhr. Ohne nachzudenken, folgte ich dem Wagen. Ich vermutete, dass wir auf dem Weg zu einem schnellen Nümmerchen in einem nahen Hotel waren. Erst als sie den Franklin Park durchquerten, erkannte ich meinen Irrtum. Plötzlich tauchte hinter mir ein Wagen mit Fernlicht auf. Und dann ging alles sehr schnell. Scheiße, wieso? Der Sicherheitsgurt hatte seine Sache gut gemacht. Aber ich wusste nicht, wie ich meinen Chefs beibringen sollte, dass das Taxi ein Schrotthaufen war. Ich ging zu Sam und quasselte ihn erstmal mit meinen Ermittlungen voll. Sam ist der Juniorchef und wir hatten mal was miteinander, ist aber eine Weile her. Bei mir hatte es nicht recht gefunkt. Ich hatte damals noch meinen Hang zu problematischen Männern, obwohl ich gerade erst von so einem geschieden war. Und Sam strahlte ein viel zu unproblematisches, sonniges Gemüt aus. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, Carlotta. Sam, es ist ein komisches Gefühl, stundenlang auf eine Nutte zu warten und dabei das Foto eines makellosen 14-jährigen Gesichts zu betrachten. Du musst doch mit ihren Eltern gesprochen haben. Mr. Haslam hat eine ständig kränkelnde Frau. Darum liegt die ganze Erziehung der beiden Töchter bei ihm, sagt er. Seine ganze Zuneigung wendet er ihnen zu, sagt er. Aber ein Geschäftsmann ist eben nicht immer zu Hause. Er empfand mich als Einmischung in innere Angelegenheiten. Ich an deiner Stelle würde die Pfoten von sowas lassen. Ja, das Geld fließt ja in Strömen. Und erst recht von der Sache mit diesem Bullen Mooney. Und warum? Ich sag bloß, was die Zeitungen schreiben. Über korrupte Polizisten, die im Rotlichtviertel Schutzgelder erpressen. Und Mooney wird genannt. Das ist ja verrückt, er ist nur hinter einer Zeugin her. Soll er sie doch alleine finden? Gefunden hab ich sie ja. Sie war zweimal mit Typen in einem grauen Chevy unterwegs. Und beim zweiten Mal bin ich ihnen auf den Fersen geblieben, obwohl sie einen Affenzahn drauf hatten. Was ich nicht erwarten konnte, war, dass plötzlich hinter mir ein Wagen aufkreuzte. Er hat mich von der Straße gestoßen und ich schleuderte ziemlich dicht an einem Baum vorbei. Mein Gott, und? Die nächsten Tage brauche ich ein anderes Taxi. Meins ist erst mal abgeschleppt worden. Totalschaden. Aber ich habe die Autonummer, ich meine, die von dem Wagen vor mir, in dem Janine und die Typen saßen. Abgeschleppt? Und das sagst du mir jetzt erst? Außer Prellungen hatte ich schwarz und blau verfärbte Knie und Ellbogen und einen roten Striemen auf dem Arm an der Stelle, wo ich gegen das Lenkrad gekracht war. Es dauerte 2 Stunden, mich so herzurichten, dass ich in ein Kleid steigen konnte. Mr. Haslam, Valeries Vater, wollte mich nämlich sehen. Hören Sie, vermisst. Das klingt so melodramatisch, finden Sie nicht? Ich bin Jerry dankbar, aber ich meine, er übertreibt gern. Sie nehmen doch einen Vorschuss. Ich hatte den Eindruck, dass Mr. Haslam auf Jerry wütend war, weil der eine Detektivin eingeschaltet hatte. Der Mann gefiel mir ganz und gar nicht. Sein Gesicht war sonnengebräunt. Und die Hornbrille nahm er sicher nur ab, damit ich seine netten Falten um die Augenwinkel bewunderte. Wahrscheinlich hätte ich sie besser zu uns nach Hause kommen lassen, statt diese Besprechung noch irgendwie in meinen Terminkalender zu quetschen. Aber ich wollte meine Frau nicht aufregen. Meine Verhörtechnik lässt sich in 3 Worten zusammenfassen. Lass sie reden. Er quasselte über seinen Brokerberuf und die Krankheiten seiner Frau und hatte den Tick, dauernd an seiner Brille rumzufummeln, schob sie immer wieder seine Nase rauf und runter und tat so, als sei ich unglaublich hässlich. Beschatten Sie diesen Lehrer. Den Dreckskerl Geoffrey Reardon. Der Bursche hat einen üblen Einfluss auf die Kinder. Dauernd ist meine Tochter bei ihm. Erproben. Aber es scheint niemals irgendeine gottverdammte Aufführung zu geben. Und er soll auch Fotos von den Jugendlichen anfertigen. Ich kann den Gedanken kaum ertragen, dass sie dort ist. Dass ihr Valerie etwas antut. Eine psychisch labile Mutter, ein unberechenbarer Vater und immer wieder der Hinweis auf den Lehrer. Dreckskerl oder angehimmelt. Und wieso sucht Jerry dann das Mädchen bei den Nutten? Hören Sie, ich habe Sie gefragt, ob 500 Vorschuss okay sind. Plus Spesen natürlich. Er sah aus, als wüsste er gar nicht mehr, wofür er den Scheck ausschrieb. Zu Hause wartete schon Mooney auf mich. Wie kommst du dazu, auf eigene Faust Autonummern zu überprüfen? Mooney, du verheimlichst mir Informationen. Was hast du mit Schutzgeldern zu tun? Ich hab dich wohl unterschätzt. Wenn du es unbedingt wissen willst, ich ermittle gegen verdammte Erpresser in den eigenen Reihen. Okay. Vielleicht macht Manelli dann dasselbe wie du, bloß als verdeckter Ermittler. Aber wieso schickt er mir dann Killer auf den Hals? Manelli? Ich weiß nicht, was du mir da einbrockst, Mooney. Jedenfalls habe ich ihn mit Janine gesehen, deiner tätowierten Zeugin. Du brauchst ihn nur zu fragen. Ich mag dich da gar nicht mit reinziehen, Carlotta. Vergiss den Auftrag, Kleine. Das Ärgerliche war nicht, dass er mich Kleine nannte. Nein, dieser blöde Hund nahm mich doch tatsächlich in den Arm und wollte mich zum Trost knutschen. Ich sagte, ich könnte mir Janine auch selber schnappen. Damit sei dann wenigstens die Sache in der Notbar schnell erledigt. Aber Mooney hörte mir gar nicht zu. Er setzte sich. Er setzte sich auf mein uraltes Sofa und sah aus, als wäre er keinen Tag jünger als Tante Beas Möbelstück. Vielleicht hätte ich den Kerl in der Kneipe nicht geschlagen, wenn er kein Vietnamese gewesen wäre. Vielleicht bin ich genau das, was die Zeitungen sagen. Ein Rassist, ein bigotter Ire. Und ich denke immer wieder bei diesen Burschen nach. Ich meine, ich habe verdammt nicht besonders viel angenehme Erinnerungen an Vietnam. Und ich weiß nicht mehr, an was ich dachte, als er mich angegriffen hat. Vielleicht dachte ich, ach, du weißt schon, er wäre der gottverdammte Feind oder irgendwas. Mooney, das ist eine Ewigkeit her und vorbei. Aber manchmal werde ich schweißgebadet wach und ich kann nicht drüber reden. Du meinst, ich bräuchte einen Klapsdoktor. Meinst du doch, hä? Er ist mit einem Messer auf dich losgegangen und Janine muss es gesehen haben. Und die habe ich schon so gut wie sicher. Ach, wer sagt denn, dass ihr einer glauben wird? Sie ist eine Nutte. Ich bin ein rassistischer Ire. Und der im Koma liegt, ist ein Business-Vietnamese. Wir machen immer hübsch einen Schritt nach dem anderen, Mooney. Okay? Wie zum Teufel geht's deinem Knie überhaupt? Nachdem ich Mooney einigermaßen wieder in normale Stimmung brachte, was mir bestimmt Knutschflecken am Hals eingebracht hatte, war mein Glück für diesen Tag offensichtlich aufgebraucht. Es gelang mir nicht, Mr. Geoffrey L. Reardon zu finden. Und je mehr ich herumhumpelte, desto mehr schmerzte das Knie und umso wütender wurde ich. Sämtliche Lehrer und Schüler schienen überzeugt zu sein, dass ich diesen Geoffrey wegen seiner Schönheit und Unwiderstehlichkeit suchte. Schließlich beging ich einfach einen Einbruch. Ich nahm Geoffreys Lehrerzimmer unter die Lupe. Was ich fand, waren ein Haufen Fotos von Teenies in Bodies und noch weniger. Ich sah keine Aufnahme von Valerie, aber Gesichter standen auch nicht direkt im Mittelpunkt der Fotos. Geoffrey schien ein Ferkel zu sein. In der unteren linken Schublade lag mit der Bildseite nach unten ein Porträt von einem gut aussehenden jungen Mann. Die Widmung war sehr persönlich. Mr. Geoffrey wurde immer geheimnisvoller, aber nicht sympathischer. Haben Sie was gefunden? Mann, hast du mich erschreckt. Nein, ich habe nichts gefunden. Was machst du hier? Ich wollte wissen, ob Sie irgendwie vorankommen und ob ich noch Ihr Klient bin oder ob der alte Herr Sim Sie eingewickelt hat. Hat er mit dir nicht darüber geredet? Sie sollten lieber hier raus, bevor Sie erwischt werden. Auf dem ganzen Weg übers Gelände flirtete der Knabe mit mir. Komischerweise flirtete er immer heftiger, je abfälliger er sich über die anderen Männer in dieser Sache ausließ. Valeries Vater sei ein Tyrann und Geoffrey Reardon sei noch viel schlimmer, nämlich ein Heuchler. Und ausgerechnet der dürfe Valeries Tagebuch lesen. Als er sich richtig hineingesteigert hatte, klappte er plötzlich zusammen, als habe jemand das Ventil aufgemacht und die Luft rausgelassen. Er war wieder der kleine Junge. Verängstigt und nervös. Ich hätte es Ihnen sagen müssen. Valerie und ich, wir haben letzte Woche im Wäldchen hinter der Schule, naja, wir haben ihm rumgemacht. Sie wissen schon. Und wir haben angefangen, uns zu umarmen. Und dann habe ich sie geküsst und dann sind wir noch ein bisschen weitergegangen. Und dann ist sie ist einfach total ausgeflippt. Ihr habt's miteinander getrieben. Brüllte, sie hätte geglaubt, ich sei anders. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Anders als wer? Als wer? Was meinen Sie damit?